Ein Sprecher des Außenministeriums der DVRK gewährte am 3. März einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und sagte ihm wie folgt: Schon vom Anfang des neuen Jahres an behaupten die konservativen Hardliner in den USA, einschließlich einiger Parlamentsabgeordneten, dass Nordkorea wieder zum Terrorsponsor bestimmt werden solle. Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea hat bereits der Völkergemeinschaft ihren prinzipienfesten Standpunkt verdeutlicht, dass sie gegen den Terror aller Formen und gegen jede Unterstützung des Terrors eintritt und zeigt es konsequent durch die Praxis. Dennoch wollen die USA die DVRK, die mit dem Terror gar nichts zu tun hat, als Terrorsponsor brandmarken. Das ist ein Ausdruck ihres konstitutionellen Ablehnungsgefühls und ihrer Feindseligkeit gegen die DVRK. Die Demokratische Volksrepublik Korea kann und wird nicht zu einem Terrorunterstützer werden, weil die Amerikaner nach ihrem Maßstab und ihren Interessen die Republik als solchen stempeln. Die Zeiten sind schon vorbei, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Welt nach ihrem Willen regierten und die Länder, die ihnen nicht gefielen, diese und jene Illegalität bezichtigten. Die USA werden bitter empfinden, wie teuer sie dafür zahlen werden, die würdevolle DVRK grundlos anzuprangern.